In letzter Zeit wurde in der Kommunistischen Partei Russischer Kommunisten das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Genossin Kim Il-sung, in Dar es Salaam das tansanische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Genossin Kim Il-sung und in der Kommunistischen Partei Deutschlands das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne gebildet. Die Vorbereitungskomitee ist beschlossen, zum Tag der Sonne verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen für die Lobpreisung des heiligen revolutionären Lebens und der unsterblichen Verdienste des Genossen Kim Il-sung zu organisieren. Und jüngst wurde das britische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung im gemeinsamen Namen der neuen Kommunistischen Partei Großbritanniens, der britischen Songun-Politik-Studiengesellschaft, der britischen Juche-Ideologie-Studiengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft gegründet.